denn ihr seid uns auch nicht ganz normal. Von mir aus könnt ihr euch eure Meinung zerreißen. Bei mir auf das, was sie sagt, sowieso dann scheißen. Denn wir sind die Jungs von Neutraler See. Schlimmere Tauben, das gab es nie.